Unter der Dorfeiche steht ein Findling. Auf ihm steht geschrieben: Wir waren geteilt, jetzt sind wir wieder vereint, das wollen wir bewahren. Das ist mein Lieblingsfindling.